Hallo Freunde, wollt ihr wissen, wer ich bin? Ratet doch mal! Freunde, ich kann fliegen, hab Feuer in mir drin. Na, wer bin ich wohl? Möcht so viele Abenteuer bestehen und noch viel von der großen, weiten Welt sehen. Ja! Hier kommt der kleine Drache Kokosnuss. Ich sende euch einen feurigen Drachengruß. Hört und erlebt, was ich alles mache. Ich, der kleine rote, feurige Drache. Hier kommt der kleine Drache Kokosnuss. Ich sende euch einen feurigen Drachengruß. Hört und erlebt, was ich alles mache. Ich, der kleine rote, feurige Drache. Auf der Dracheninsel, da bin ich daheim. Ja, ja. Meine Freundin Mathilda ist ein Stachelschwein. Ja, ehrlich, ein Stachelschwein? Mein Freund Oskar ist ein Drache, der gerne viel frisst, weil er eben ein Fressdrache ist. Ja, ja, ja! Hier kommt der kleine Drache Kokosnuss. Ich sende euch einen feurigen Drachengruß. Hört und erlebt, was ich alles mache. Ich, der kleine rote, feurige Drache. Hier kommt der kleine Drache Kokosnuss. Ich sende euch einen feurigen Drachengruß. Hört und erlebt, was ich alles mache. Ich, der kleine rote, feurige Drache. Ich, der kleine rote, feurige Drache. Kokosnuss, der kleine rote Drache, lebt mit seiner Mutter Mette und seinem Vater Magnus in einer Drachenhöhle auf der Dracheninsel. Dort geht er mit seinen Freunden in die Drachenschule. Heute ist der kleine Drache Kokosnuss sehr aufgeregt, denn es findet eine wichtige Flugübung statt. Der Klippensprung. Die Flugdrachenschüler üben den Sprung schon seit vielen Tagen und Kokosnuss ist der Einzige, der ihn noch niemals geschafft hat. Er ist schon einmal von einem kleinen Felsen gesprungen, doch noch niemals von der hohen Klippe. Doch nur, wer den Klippensprung beherrscht, darf am letzten Schultag zum Schulfest auf den Feuerfelsen fliegen und muss nicht auf dem Floß dorthin fahren. Der Feuerfelsen liegt weit draußen vor der Dracheninsel. Nur wer bis dorthin fliegen kann, ist ein richtiger Flugdrache. Aber bis zum Schulfest sind es noch viele Wochen Flugunterricht. Die Lehrerin Proselinde steht mit den Flugschülern auf der hohen Klippe am Meer. Denkt daran, was ihr gelernt habt. Hinab in die Tiefe springen, die Flügel ausbreiten und dann wieder hinauf auf die Klippe fliegen. Aber vorher möchte ich euch noch jemanden vorstellen. Das ist Emma, eine Gründrachin. Guten Tag, Drachenkinder. Schön, euch kennenzulernen. Nach den Ferien wird Emma eure neue Fluglehrerin sein. Bis dahin hilft sie beim Unterricht mit. Eine Gründrachin. Gründrachen können sehr gut fliegen und tauchen. Denn sie haben nicht nur Flügel, sondern zwischen Fingern und Zehen auch Schwimmhäute. Emma sieht sehr freundlich aus. Nicht so streng wie Proselinde. Kokosnuss, ja? Schau hierher, wenn ich mit euch rede. Und alle, Achtung, aufstellen. Anna beginnt und dann immer weiter nach dem Alphabet. Los, los, zeigt, was ihr gelernt habt. Einer nach dem anderen springt von der hohen Klippe, zieht eine Schleife in der Luft und landet wieder auf der Klippe. Einige wackeln beim Fliegen hin und her und machen am Ende eine kleine Bruchlandung, aber alle schaffen es, bis Kokosnuss an der Reihe ist. Der kleine Drache steht zögernd am Abgrund und starrt hinunter. Na los, Kokosnuss! Ach, Emma, dieser Kokosnuss ist eigentlich ganz pfiffig. Aber im Fliegen ist er keine große Leuchte. Und Höhenangst hat er leider auch. Ach, ja. Das ist aber hoch. Ui. Ich stehe hier oben und hab Angst. Ich höre nur, spring doch, wenn du kannst. Das ist leichter gesagt als getan. Hier runter springen, wie fang ich das an? Ich hab Angst, für mich ist das zu hoch hier. Doch Proselinde hat mich im Visier. Sie will, dass ich hier herunterspringe. Doch ich kann es nicht, auch wenn ich mich zwinge. Ich hab Angst, für mich ist das zu hoch hier. Doch Proselinde hat mich im Visier. Sie will, dass ich hier herunterspringe. Doch ich kann es nicht, auch wenn ich mich zwinge. Ich weiß nicht, was ist, was hier passiert. Hab keine Ahnung, was das hier wird. Ich springe nicht, ich bleib einfach stehen. Was dann geschieht, das wollen wir doch mal sehen. Ich hab Angst, für mich ist das zu hoch hier. Doch Proselinde, die will was von mir. Sie will, dass ich hier herunterspringe. Doch ich kann es nicht, auch wenn ich mich zwinge. Ich hab Angst, für mich ist das zu hoch hier. Doch Proselinde, die will was von mir. Sie will, dass ich hier herunterspringe. Doch ich kann es nicht, auch wenn ich mich zwinge. Na, was ist, kleiner Drache? Du stehst ja immer noch da. Wir wollen hier aber nicht bis heute Abend warten. Ich weiß nicht. Mir ist ganz schwindelig und ich schwitze. Das ist so hoch hier. Ach, Kokosnuss, stell dich nicht so an. Ein kleiner Stups wird dir helfen. Und hopp! Proselinde gibt dem kleinen Drachen tatsächlich einen Stups und Kokosnuss fällt erschrocken vornüber in die Tiefe. Der kleine Drache flattert panisch mit den Flügeln, doch alles Flattern nützt nichts. Wie eine flügellahme Ente stürzt er auf die Felsen. Oh, mein Fuß, er tut so weh. Oh, mein Fuß. Oh. Komm, Kokosnuss, ich helfe dir. Emma, ich will nach Hause. Ach, Heda, kleiner Drache, das wird schon wieder. Emma bringt dich nach Hause und morgen versuchst du es gleich noch einmal. Können Sie vergessen, ich will gar nicht mehr fliegen. Doch da hat Emma den kleinen Drachen Kokosnuss schon emporgenommen und fliegt mit ihm bis zu den Drachenhöhlen. Eieiei, ist das schlimm mit meinem Fuß, Papa? Der Fuß ist verstaucht, Kokosnuss. Aber in ein paar Tagen fliegst du wieder wie ein Adler. Gar nicht. Du bist ja immer noch wütend. Bin ich auch, Mama. Jetzt ruh dich erst mal aus. Magnus macht dir einen frischen Kräutertee. Mama, ich will nicht mehr in die Flugschule. Die Klippe ist viel zu hoch. Vielleicht bist du ja nur wütend auf Proselinde. Da wärst du nicht der Einzige. Ich hatte früher auch Proselinde als Fluglehrerin. Mein lieber Herr Gewürzverein, das ist vielleicht ein Drache. Aber jetzt ist die neue Lehrerin dabei. Die scheint doch ganz nett zu sein. Ist mir egal. Und für den Flug zum Schulfest auf dem Feuerfelsen ist es sowieso zu spät, wenn ich nicht mal den Klippensprung schaffe. Dann fährst du eben in diesem Jahr noch einmal mit dem Floß zum Schulfest, wie die anderen Drachenkinder. Aber dann bin ich der Einzige in meiner Klasse, der mit dem Floß fahren muss. So ist das eben, wenn man noch nicht so gut fliegen kann. Du kannst auch im nächsten Jahr noch zum Feuerfelsen fliegen. Ich hasse den Feuerfelsen. Ich hasse die Klippe. Und fliegen hasse ich sowieso. Jetzt wirst du erstmal wieder gesund und dann sehen wir weiter. Außerdem habe ich hier noch ein großes Backblech voll duftender, frisch gebackener Kokoskekse für uns alle. Kleine Kokosnuss, ruh dich erstmal aus. Schau, die Kokoskekse sehen die nicht lecker aus. Probier doch mal, wie köstlich die sind. Gemacht nur für dich, unser beider Drachenkind. Leckerer Kokoskeks, daheim oder unterwegs. Im Falle eines Falles hilft leckerer Kokoskeks. Ja, leckerer Kokoskeks, daheim oder unterwegs. Im Falle eines Falles hilft leckerer Kokoskeks. Mein Sohn, manchmal ist das Leben nicht so leicht. Da braucht man etwas Ruhe und vielleicht geht es dir mit den Keksen schon besser. Du bist doch unser größter Kokoskeksesser. Leckerer Kokoskeks, daheim oder unterwegs. Im Falle eines Falles hilft leckerer Kokoskeks. Ja, leckerer Kokoskeks, daheim oder unterwegs. Im Falle eines Falles hilft leckerer Kokoskeks. Und mein kleiner Kokosnuss, geht's deinem Fuß schon besser nach dieser köstlichen Portion Kokoskekse? Na klar, Mama. Nein. Höchstens ein ganz, ganz kleines, klitzekleines bisschen. Nach ein paar Tagen ist Kokosnuss wieder gesund, aber zur Flugschule will er trotzdem nicht. Nie wieder. Er rührt sich nicht vom Fleck, so lange, bis der Medizindrache Marcus Medicus sagt, flugunfähig wegen Flugallergie und Höhenangst. So kommt es, dass Kokosnuss bis zu den Ferien nicht in die Flugschule geht. Am normalen Schulunterricht muss er aber teilnehmen. Eines Tages, kurz vor den Ferien, sitzt Kokosnuss mit seinen Freunden Mathilda, dem Stachelschwein, und Oskar, dem Fressdrachen, in der Drachenbucht und macht Schularbeiten. Oskar, Kokosnuss, hört mal. Ist das hier eine verzwickte Rechenaufgabe? Hans ist 2 Jahre, Werner ist 13 Jahre alt. In wie vielen Jahren ist Werner doppelt so alt wie Hans? Wie soll das denn gehen? Hast recht, Mathilda. Ist voll schwer. 9. Wie? 9 Jahre. Dann ist Hans 11 und Werner 22. Also doppelt so alt. Schon klar. Wenn du im Fliegen nur halb so gut wärst wie im Rechnen, dann wärst du schon 6-mal um die Erdkugel geflogen. Und das ohne Pause. Ich kann ja nicht alles können. Sei doch nicht gleich beleidigt. Wenn ich Flügel hätte, dann wäre ich nur noch in der Luft. Und ich erst. Ich würde 10 Überschläge hintereinander fliegen und dann einmal zum Mond und zurück. Ihr könnt euch ja Flügel basteln. Außerdem kannst du auf dem Mond gar nicht atmen. Du wärst bestimmt ein toller Flieger, wenn du es richtig lernen würdest. Tja, ich kann doch schon fliegen. Über 100 Schritte weit. Aber den Klippensprung hast du noch nicht geschafft. Und zum Schulfest musst du mit dem Floß. Na und? Dann bringe ich mir das Fliegen eben selbst bei. Entschuldigung, da muss ich mich jetzt aber einmischen. Sich das Fliegen selbst beibringen, das ist doch Entengrütze. Wer bist du denn? Ich heiße Dieter, genannt Dieter die Düse. Und was bist du, wenn du nicht die Düse spielst? Ein Wildgänserich. Und warum steckst du so plötzlich deinen Kopf aus dem Gebüsch hier raus und mischst dich einfach ein? Ich bin Inselmeister im Überschlagfliegen und Weltmeister im Dauerflug. Und wenn ich euch hier übers Fliegen reden höre, eins könnt ihr mir glauben, ich verstehe etwas vom Fliegen. Und ob Drache oder Gans, in der Luft sind alle gleich. Das ist ganz groß. Ich breite meine Flügel aus und schon geht's los. Und hoch und runter und rechts und links und auf und ab. Jawoll, das bringt's. Ob Luftloch oder Wasserstart, ob Landung auf der Wiese, das alles mag ich super smart, man nennt mich Dieter Düse. Ob Seite im Wind, ob Rücken, Wind, ob Regen, ob Gewitter, einen gibt's, der stets gewinnt, das ist der schnelle Dieter. Flieg einmal kreuz, flieg einmal quer und dann flieg hin und her. Man nennt mich Dieter die Düse, ich fliege bei jeder Brise und das noch ziemlich präzise. Komm, flieg mit Dieter Düse, ja, ich bin Dieter die Düse, ich fliege bei jeder Brise und das noch ziemlich präzise. Komm, flieg mit Dieter Düse. Juhu, in den Lupi! Eine hohe Kunst, das weiß selbst jung Gemüse. Ob Regen, Hagel, Nebel, Dunst, frag einfach Dieter Düse. Flieg einmal auf, flieg einmal ab, komm mit und mach nicht schlapp. Ja, hier kommt Dieter die Düse, hört auf meine Analyse. Steckst du auch in einer Krise? Frag einfach Dieter Düse. Ja, Dieter, Dieter, die Düse. Lali, la, la, la, la, Lüse. Da, di, da, da, da, da, Düse. Ja, hier kommt Dieter Düse. Ja, hier kommt Dieter Düse. Knack, knack, knack. Ich bin nur ein einfacher Gänserich, aber ich gebe dir einen guten Rat, kleiner Drache. Wer Flügel hat, sollte auch in die Flugschule gehen. Da schlage ich glatt noch einmal mit meinen Flügeln. Nack, nack, nack, nack. Und zurück in mein Gebüsch. Nack, nack, nack, nack, nack, nack. Aber Mathilda, Oskar, was guckt ihr mich so an? Das war doch gar nicht so eine schlechte Vorführung. Und meinst du nicht eher... Er könnte vielleicht sogar recht haben? Na gut, ich werde es mir überlegen. Und vielleicht muss ich es doch so üben, wie es alle in der Flugschule tun. Mit Klippensprung und so. Und dann fliege ich hoch. So hoch, dass ich die ganze Welt von oben sehen kann. Schön wär's ja schon. Am selben Abend geht Kokosnuss auf die hohe Klippe. Hier oben ist es ganz still. Nur das Rauschen der Meeresbrandung dringt herauf und manchmal raschelt das Buschwerk, wenn der Abendwind hindurchweht. Vorsichtig schaut Kokosnuss über den Rand. Oh, wie steil und tief es hier hinabgeht. Die Felsen, sie sind ganz klein da unten. In der Brandung. Oh, wenn ich da runter sehe, dann wird mir ganz komisch. In meinem Bauch. Oh, oh, und meine Knie, die zittern richtig, weil das hier so hoch ist. Wenn ich hier von oben nach unten sehe, dann krieg ich zittrige Knie. Vielleicht ist es besser, wenn ich wieder geh. Zu springen, das schaff ich nie. Ich hab so zittrige Knie. Oh Mann, das schaffe ich nie. Warum flieg ich nicht einfach los? Oh Mann, wie schaff ich das bloß? Ich hab so zittrige Knie. Oh Mann, ich frag mich nur, wie ich hier herunterkommen soll. Ich find das überhaupt nicht toll. Ich hab so ein Kribbeln im Bauch. Ich kann es nicht, ich weiß nicht wie. Und flau und schummrig wird es mir jetzt auch. So sehr zittern mir hier die Knie. Ich hab so zittrige Knie. Oh Mann, das schaffe ich nie. Warum flieg ich nicht einfach los? Oh Mann, wie schaff ich das bloß? Ich hab so zittrige Knie. Oh Mann, ich frag mich nur, wie ich hier herunterkommen soll. Ich find das überhaupt nicht toll. Ich hab so zittrige Knie. Oh Mann. Plötzlich huscht ein großer Schatten über die Klippe. Ein grüner Drache zieht elegante Kreise durch den Himmel. Er kommt näher und Kokosnuss erkennt Emma, die neue Lehrerin. Emma landet auf der hohen Klippe. Nanu, Kokosnuss, willst du den Klippensprung versuchen? Naja, ich wollte eigentlich nur mal schauen, ob ich ihn nicht doch schaffe. Aber ohne Anschubser. Ist ganz schön hoch, nicht? Sehr hoch. Mir ist sogar schwindelig. Weil du die Höhe nicht gewohnt bist. Wenn du erst ein paar Mal gesprungen und auch hoch in den Himmel geflogen bist, dann wird dir nicht mehr schwindelig. Aber wenn ich da runtersehe, dann... Oh, meine Knie, die zittern so. Du musst halt Vertrauen haben. Was glaubst du, wie oft ich hier gestanden habe, als ich klein war? Und ich habe mich lange Zeit auch nicht getraut zu springen. Ehrlich? Ja. Und irgendwann habe ich tief Luft geholt und bin in den Flug gesprungen. Es war genauso einfach wie der Sprung von einem Felsen, aber viel aufregender und schöner. Meinst du? Jetzt habe ich wieder dieses komische Gefühl im Bauch. Aber vielleicht ist es gar nicht so schwer. Nur aufregend. Schließ die Augen, kleiner Drache. Und hol tief Luft. Und jetzt? Öffne deine Augen, balle deine Fäuste und spring. Spring ab! Ja! Kokosnuss springt tatsächlich. Vor lauter Aufregung vergisst er zu atmen, aber er öffnet seine Flügel und hält sie gegen den freien Fall geöffnet, so kräftig er kann. Zugleich drückt er seinen Körper durch, bis er in den Segelflug übergeht. Geschafft! Jetzt wieder atmen und mit langsamem Flügelschlag aufsteigen. Auch geschafft. So hoch über dem Meer. Der kleine Drache fliegt eine weite Runde und landet wieder genau neben Emma. Die Lehrerin ist beeindruckt. Ja. Bravo! Du hast den Klippensprung geschafft. Emma, meinst du, ich schaffe bis zur nächsten Woche auch den Flug zum Feuerwelsen mit den anderen zusammen? Ach, ich fürchte nicht, Kokosnuss. Sieh mal, die anderen haben viele Wochen trainiert. Der Flug zum Feuerfelsen ist sehr schwierig und du kannst deinen Rückstand unmöglich in ein paar Tagen aufholen. Könntest du mich denn nicht trainieren? Ach, das geht nicht. Du weißt doch, dass die Flugschule jetzt schon geschlossen ist, weil wir das Schulfest auf dem Feuerfelsen vorbereiten müssen. Ach, stimmt ja. Aber Emma, wie gerne würde ich mit all den anderen kleinen Drachen zum Schulfest fliegen und nicht mehr auf dem Floß fahren. Sag Emma, ich habe doch den Klippensprung geschafft. Darf ich dann den Flug zum Feuerfelsen wenigstens versuchen? Versuchen darfst du es. Aber denk daran, dass jeder Flugschüler einen Stapel Brennholz tragen muss, wenn er zum ersten Mal zum Feuerfelsen fliegt. ohne Flugunterricht schaffst du das nie. Du stürzt bestimmt auf halbem Wege ins Meer. Oh, stimmt, Emma. Trotzdem, danke für die Hilfe. Das Brennholz für das große Nachtfeuer, das hatte ich glatt vergessen. Das ist bestimmt schwer. Trotzdem, ich will es versuchen. Ich werde zum Feuerfelsen fliegen. Die Sache beschäftigt den kleinen Drachen Kokosnuss die ganze Nacht. Am nächsten Tag spricht er gleich nach der Schule mit Mathilda und Oskar. Mathilda, Oskar, könnt ihr mir nicht beim Flugtraining helfen? Ich will nächste Woche zum Feuerfelsen fliegen. Aber du hast doch den Klippensprung noch gar nicht geschafft. Hab ich gestern gemacht? Die neue Lehrerin war sogar dabei. Boah, nicht schlecht. Aber wie sollen wir dir das Fliegen beibringen? Sollen wir neben dir herfliegen? Falls du es noch nicht gemerkt haben solltest, wir haben keine Flügel, nicht mal Segelohren. Ihr sollt ja auch nur mithelfen. Zum Beispiel mit dem Boot hinausfahren und mich holen, falls ich es bis zum Möwenfelsen nicht schaffe. Möwenfelsen? Ich denke, die Flugschüler müssen von der hohen Klippe zum Feuerfelsen fliegen. Ja, schon, aber da kann ich nicht üben, weil die Flugdrachen dort das Schulfest vorbereiten. Aber du kannst dir unmöglich alles allein beibringen. Und wir haben null Ahnung vom Fliegen. Ich weiß aber jemanden, der mir helfen könnte. Du meinst doch nicht etwa diesen verrückten Gänserich. Genau den. Ihr habt doch gehört, der ist sogar Weltmeister. Aber er ist eine Gans. Ja, macht ihr jetzt mit? Na gut, weil du es bist, Kokosnuss. Aber da müssen wir erst zum Gebüsch der Wildgänse. Genau, und da rufen wir nach Dieter. Dieter! Dieter! Dieter! Wir rufen Dieter die Düse! Da ist er ja! Bringst du mir das Fliegen bei? Ich? Einem Drachen das Fliegen beibringen? Du bist doch Weltmeister! Ja, schon, aber... Du hast gesagt, in der Luft sind alle gleich. Dieter, dieser Spruch war von dir. Und stehen wir jetzt alle hier. Damit ich das Fliegen lerne, ja, fliegen. Das würde ich so gern. In der Luft sind alle gleich. In der Luft sind alle gleich. Hast du gesagt? Da hatten wir dich noch nicht. Da hatten wir dich noch nicht. Einmal gefragt, bringst du also Kokosnuss das Fliegen bei? Na gut, wenn ich helfen kann. Ja? Bin ich dabei. Oh, klasse, Dieter. Dieter, los, da musst du jetzt dran. Man fängt ihn mit dem Training an. Ich kann es kaum noch erwarten. Sind alle gleich. Sind alle gleich. Hast du gesagt? Da hatten wir dich noch da nicht. Da hatten wir dich noch nicht. Einmal gefragt. Dieter bringt jetzt Kokosnuss das Fliegen bei. Und jeder, der helfen kann, ist mit dabei. In der Luft sind alle gleich. Hast du gesagt? Da hatten wir dich noch da nicht. Hatten wir dich noch nicht. Einmal gefragt. Dieter bringt jetzt Kokosnuss das Fliegen bei. Und jeder, der helfen kann, ist mit dabei. Ja. Aber also, so ein Drache ist doch etwas ganz anderes. Seht mal, eine Gans ist schlank und schnittig und liegt in der Luft. Na, wie ein Rennboot auf dem Wasser. Ein Drache dagegen ist ja mehr so wie ein, dicker Dampfer sozusagen. Boah, dicker Dampfer? Ich bin doch kein dicker Dampfer, du Weihnachtsgans. Also, wenn ich eine Weihnachtsgans bin, dann bist du eine geflügelte Gurke. Hey, streitet euch nicht. Dieter, du kannst Kokosnuss doch wenigstens das Wichtigste beibringen. Dafür hast du auch einen Wunsch frei. Ein Wunsch frei. Oh. Einmal U-Boot fahren. Hä? U-Boot, Unterseeboot, noch nie gehört? Doch. Da muss ich an Peter Backbord und sein U-Boot denken. Doch Peter ist bestimmt nicht in der Nähe. Aber vielleicht, naja. In Ordnung, Dieter, du darfst eine Runde fahren. Aber erst kommt die Arbeit und dann das Vergnügen. Morgen nach der Schule geht's los. Treffpunkt Raketenklippe, einverstanden? Okidoki. Hä? Das ist gänserisch und heißt in Ordnung. Hurra! Gleich nach der Schule läuft Kokosnuss hinauf zur Raketenklippe. Dort holt der kleine Drache eine grüne Flasche aus seiner Schultasche und wirft sie in hohem Bogen ins Wasser. Er schaut der Flasche nach, wie sie langsam ins offene Meer hinaustreibt. Uiuiui, hier ist es fast so hoch wie auf der hohen Klippe. Oh, und der Möwenfelsen. Er ist fast so weit weg wie der Feuerfelsen. Hm, ein guter Platz zum Üben. Auf geht's! Sprung und Flügel ausgebreitet! Warte, Dieter, sofort! Kokosnuss holt tief Luft und springt. Im Fall breitet er die Flügel aus und gleitet in den Flug über. Geschafft! Ich fliege! Na bitte! Und jetzt auf zum Möwenfelsen! Viel zu weit! Ach was! Und los! Dieter, warte! Bauch rein, Flügel raus, jetzt geht's hinaus. Dabei sein mit Saus im Braus, das gibt Applaus. Halt kräftig deine Nase in den Wind. Bleib einfach locker und fliege geschwind. Los geht's mit Geschnauf, ich flieg hinauf. So steht's, ich fliege rauf und weiter rauf. Ich weiß nicht recht, wo ich mich grad befind. Ich glaube nicht, wie weit draußen wir schon sind. Oh! Auf zum Möwenfelsen, dahin fliegen wir. Keine Angst beim Fliegen, ich bleibe nah bei dir. Ich fliege wacker weiter hinter dir her. Siehst du, Kokosnuss, fliegen ist nicht schwer. Juhu! Ich bin nah bei dir. Wir fliegen immer weiter über das Meer. Ja, fliegen, das Fliegen ist gar nicht so schwer. Dieter! Ja, Kokosnuss! Das Fliegen mit dir ist echt toll, aber das ist auch ganz schön anstrengend. Ach was! Hier, das macht Spaß! Ein Überschlag! Und noch ein Überschlag! Und noch ein Überschlag! Juhu! Boah! Ich halte mich hier gerade so in der Luft. Und du drehst Überschläge. Mano. Jetzt müssen wir aber umkehren. Wir sind doch noch gar nicht da. Aber ich kann nicht mehr. Ich, Oh, ich wackel schon hin und her. Und es ist alles so flatterig. Ruhig halten. Kann ich nicht. Ich. Da stürzt der kleine Drache doch wirklich kurz vom Ziel ab. Aber zum Glück, da sind ja das kleine Stachelschwein und der kleine Fressdrache. Mit ihrem kleinen Ruderboot. Alles in Ordnung bei euch? Naja, geht so. Komm erst mal ins Boot, Kokosnuss. Dieter! Da bist du ja! Okay, kleiner Drache, war vielleicht ein bisschen viel für den Anfang, aber jetzt weiß ich, wie wir's machen. Jetzt mach ich erstmal Pause. Nach kurzer Zeit ist der kleine Drache wieder bei Kräften. Nun fliegt er immer bis zum Boot. Mathilda und Oskar fahren jedes Mal ein Stück weiter aufs Meer hinaus. Und so lernt Kokosnuss immer etwas weiter zu fliegen. Jeden Nachmittag treffen sich Kokosnuss, Oskar, Mathilda und Dieter auf der Raketenklippe. Dieter lehrt Kokosnuss alles, was er über das Fliegen weiß. Kleiner Drache Kokosnuss, hör gut zu. Durch die Lüfte schweben, das kannst auch du. Dort kannst du auch die Schwerkraft besiegen. Bei mir lernst du alles übers Fliegen. Fliegen gegen den Wind und fliegen mit dem Wind. Fliegen unter dem Wind und fliegen auf dem Wind. Und fliegen bei Seitenwind mit Gepäck und ohne. All diese Dinge stören dich nicht die Bohne. Ich bring dir den schnellen Start und den Sturzflug bei. Flieg jeden Tag noch weiter, ganz einfach. 1, 2, 3! Fliegen bei jedem Wind, mit Gepäck und ohne. All diese Dinge stören dich nicht die Bohne. Ich bring dir den schnellen Start und den Sturzflug bei. Flieg jeden Tag noch weiter, ganz einfach. 2, 3! Kokosnuss flieg weiter, flieg immer zu. Flieg immer höher, mit Juhe und Juhu! Weich im Flug aus oder fang etwas auf. Egal was es ist, du schaffst es dir drauf. Fliegen durchs Luftloch, fliegen bei Regen, fliegen im Dunkeln. Bei Sturm, Hagel und sogar im Nebel. Fliegen bei Seitenwind, mit Gepäck und ohne. All diese Dinge stören dich nicht die Bohne. Ich bring dir den schnellen Start und den Sturzflug bei. Flieg jeden Tag noch weiter, ganz einfach. 1, 2, 3! Fliegen bei jedem Wind, mit Gepäck und ohne. All diese Dinge stören dich nicht die Bohne. Ich bring dir den schnellen Start und den Sturzflug bei. Flieg jeden Tag noch weiter, ganz einfach. 1, 2, 3! Juhu! In der Schule beginnen mittlerweile die Vorbereitungen für das Schulfest. Die Schüler haben eine Menge zu tun. Es werden Theaterstücke eingeübt, Lieder und Gedichte erfunden, Verkleidungen genäht, Girlanden angefertigt und Kuchen gebacken. Die großen Flugdrachen schmücken derweil den Feuerfelsen und bereiten dort das Nachtlager am Feuerplatz vor. Die Drachenkinder sind schon sehr aufgeregt, denn das Schulfest auf dem Feuerfelsen ist immer der Höhepunkt des ganzen Schuljahres. Und nach dem Fest dürfen sie auf dem Feuerfelsen übernachten. Auch Kokosnuss und Oskar freuen sich riesig auf das Fest und helfen fleißig bei den Vorbereitungen mit. Am Abend vor dem Schulfest steigen die Freunde ein letztes Mal hinauf auf die Klippe. Heute findet die Generalprobe statt. Oh, verflixt. Wir haben das Brennholz vergessen. Einen Korb haben wir schon. Warum kletterst du da rein? Ich bin das Brennholz. Aber Mathilda, was ist, wenn ich dich fallen lasse? Du wirst mich schon nicht fallen lassen. Schließlich sind wir Freunde. Du schaffst das. Also gut, auf los geht's los. Los! Kokosnuss nimmt den Korb mit Mathilda fest in beide Hände, holt tief Luft und springt von der Klippe. Zunächst geht alles gut, doch nach der halben Strecke wird ihm der Korb schwer. Alles in Ordnung? Geht schon. Halt mich bloß fest. Wir fliegen ziemlich hoch. Da hinten, der Möwenfelsen. Sinkflug. Wieder. Nicht zu früh sinken. Ja, Kokosnuss. Wieder etwas höher. So ist es besser. Oh, aber meine Flügel sind so müde. Und meine Arme, sie zittern schon. Nicht so doll torkeln. Locker bleiben. Mir wird übel. Aber... Kleine Drache fällt trudelnd vom Himmel. Im letzten Moment wirft er den Korb mit Mathilda auf den Felsen. Kokosnuss selbst stürzt mit einem Riesenklatscher ins Meer. Autsch! Mathilda, bist du verletzt? Ich glaube nicht. Nochmal gut gegangen. Bravo! Bravo! Keine Sorge, Kokosnuss. Die letzten Meter wirst du morgen schon schaffen. Ja, Dieter? Meinst du wirklich? An diesem Abend kommen Kokosnuss' Eltern Mette und Magnus spät nach Hause. Wie alle anderen Eltern mussten auch sie bei den Vorbereitungen zum Schulfest helfen. Puh, geschafft. Ach, so schön war der Feuerfelsen jedenfalls noch nie geschmückt. Wo steckt eigentlich Kokosnuss? Hier, ich schlafe. Schon wieder so früh im Bett? Bist du etwa krank? Nee, nur müde vom Training. Training? Was für ein Training. Für morgen. Wie bitte? Da erzählt Kokosnuss seinen Eltern von den letzten Tagen, von seinem Flugtraining und von Dieter Düse. Ein Gänserich? Und er heißt Dieter die Düse? Ihr werdet schon sehen. Dieter hat mir alles beigebracht. Und Mathilda und Oskar haben mitgeholfen. Ich darf doch morgen mitmachen, oder? Tja. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Altes Drachensprichwort. Am nächsten Morgen wimmelt es am Strand von Drachen. Langhalsdrachen, Zwergdrachen, Großdrachen, Dickbauchdrachen und sogar einige Fressdrachen sind gekommen, um mit dem Floß zum Feuerfelsen überzusetzen. Während die Flugdracheneltern schon vorgeflogen sind, versammeln sich die Flugschüler oben auf der Klippe. Als Proselinde Kokosnuss sieht, ist sie ganz erstaunt. Kokosnuss, dein Platz ist heute auf dem Floß. Nein, nein, Proselinde, ich habe den Klippensprung neulich geschafft. Frag Emma. Emma? Das stimmt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du den Flug zum Felsen jetzt schon schaffst. Gestern bei der Generalprobe ging's. Generalprobe? Ja. Also wenn du den Klippensprung geschafft hast, dann habe ich nichts dagegen. Jeder Schüler erhält einen Korb voll Brennholz. Dann ruft Emma die Namen auf. Kokosnuss kommt als letzter dran. Auch das noch. Dabei bin ich doch jetzt schon ganz aufgeregt. Während das große Floß die anderen Drachen zum Feuerfelsen bringt, fliegt ein Flugschüler nach dem anderen darüber hinweg. Bei jedem Schüler klatschen die Drachen auf dem Floß Beifall und rufen: Bravo! Alle Schüler vor Kokosnuss schaffen die Strecke. Nur Duftikus Dickbauch plumpst beinahe ins Wasser. Aber er fängt sich im letzten Moment und landet wie die anderen auf dem Feuerfelsen. Jetzt ist Kokosnuss dran. Ja, ganz schön schwer der Korb. Oh, und die Klippe. Viel höher als die Raketenklippe. Oh, wei, oh, wei, oh, wei. Psst, Kokosnuss. Dieter, bist du das? Na klar, denk dran, locker bleiben, atme tief durch und ab. Ja! Kokosnuss springt ab. Doch vor lauter Aufregung vergisst er, die Flügel aufzuspannen. Der Brennholzkorb zieht ihn hinab in die Tiefe. Dieter hält den Atem an. Da rufen Mathilda und Oskar von ihrem Boot herauf: Kokosnuss, die Flügel! Als wäre er plötzlich aufgewacht, breitet der kleine Drache seine Flügel aus und schwingt im letzten Moment in den Flug über. Ui. Gerade so geschafft, puh, das war knapp. Hoffentlich mache ich nicht nochmal schlapp. Ich fliege immer weiter, was für ein Flug, wenn ihr mich fragt. Habe ich jetzt schon fast genug? Ui, ui, ui. Kokosnuss, du schaffst das, Kokosnuss, du machst das. Flieg einfach immer weiter vor und wir feuern dich an im Chor. Flieg, Kokosnuss, flieg zum Feuerfelsen. Das schaffst auch du. Flieg, Kokosnuss, flieg. Flieg, kleiner Drache, flieg immer zu. Flieg, Kokosnuss, flieg zum Feuerfelsen. Lernen war allerhöchste Zeit. Doch warum ist das denn jetzt noch so weit? Meine armen Arme, der Korb ist zu schwer. Doch ich muss das schaffen, da hilft kein Hin und Her. Ja. Kokosnuss, du schaffst das, Kokosnuss, du machst das. Flieg einfach immer weiter vor und wir feuern dich an im Chor. Flieg, kleiner Drache, flieg immer zu. Flieg, Kokosnuss, flieg zum Feuerfelsen. Das schaffst auch du. Flieg, Kokosnuss, flieg. Flieg, kleiner Drache, flieg immer zu. Flieg, Kokosnuss, flieg zum Feuerfelsen. Kokosnuss fliegt und fliegt und fliegt. Auf der ersten Hälfte fühlt er sich noch gut, aber dann werden seine Flügel müde und seine Arme tun vom Tragen höllisch weh, genau wie gestern bei der Probe. Der kleine Drache strengt sich an wie noch nie, doch bald beginnt er zu zittern und zu torkeln. Da sieht er den Feuerfelsen vor sich und die vielen Drachen, die ihn schon erwarten, denn das Floß ist unterdessen am Felsen angekommen. Kokosnuss! Kokosnuss! Gleich hast du's geschafft! Kokosnuss atmet noch einmal tief durch und fliegt mit letzter Kraft gerade auf den Felsen zu. Jetzt erblickt er den großen Holzhaufen mit all den Scheiten, die die anderen Flugschüler schon darauf geworfen haben. Aus dem Flug schüttet er sein Holz dazu. Und plötzlich, mit leerem Korb, fühlt er sich leicht wie ein Schmetterling, dreht noch eine Ehrenrunde und landet auf dem Holzhaufen. Bravo, Kokosnuss! Roselinde und Emma, die auch hinübergeflogen sind, staunen nicht schlecht. Magnus, Mette, Mathilda und Oskar haben fest die Daumen gedrückt und freuen sich riesig. Dieter ist heimlich mitgeflogen, noch aufgeregter als Kokosnuss selbst. Jetzt hüpft er aus seinem Versteck und schlägt begeistert mit den Flügeln. Na knack, knack, knack, knack, knack. Hurra, Kokosnuss! Knack, knack. Ich wusste, dass du es schaffst! Knack, knack, knack. Hurra! Knack, knack, knack, knack, knack. Wer ist das? Darf ich vorstellen? Dieter die Düse, mein privater Fluglehrer. Mhm. Ein Gänserich als Fluglehrer. So was. Kokosnuss, gratuliere. Und dich, Dieter Düse, ernenne ich zum Drachenlehrer erster Klasse. In diesem Moment steigen Luftblasen aus dem Meer auf. Verdutzt blicken die Drachen hinab zum Ufer. Da teilt sich die Wasserfläche und ein U-Boot taucht auf. Oben geht die Klappe auf und herausschaut der kleine Pirat Peter Backbord. Habe deine Flaschenpost erhalten, Kokosnuss. Einmal Ehrenfahrt für Dieter die Düse geht klar. Auch klar, dass Peter Backbord, Dieter die Düse und Mathilda zum Schulfest eingeladen werden. Zuerst führen die Drachenschüler die Theaterstücke auf. Danach werden Lieder und Gedichte vorgetragen. Als die Sonne untergegangen ist, entzünden die Flugdrachenschüler das große Nachtfeuer und die Drachen bitten zum Festschmaus. Es gibt Algensalat, Quallenpudding und rote Knackäpfel. Und später, als das Floß mit den jüngsten Drachen schon auf dem Rückweg ist, erzählt der Meeresdrache Amadeus den kleinen Flugdrachen eine seiner spannendsten Geschichten. Diesmal die von der Seeschlange Sibylle. Und so ist aus Kokosnuss doch noch ein richtiger Flugdrache geworden. Und Dieter, die Düse, fährt zum ersten Mal in seinem Gänseleben mit einem richtigen Unterseeboot. Freunde, jetzt ist's wirklich ganz schön spät. Ja, leider. Wenn auch diese Geschichte nun zu Ende geht, bleib ich doch euer kleiner Drache Kokosnuss. Ich freue mich aufs nächste Mal, für heute ist Schluss. Aber nur für heute? Das war der kleine Drache Kokosnuss. Ich sende euch einen feurigen Abschiedsgruß. Dann will ich jetzt mal nach Hause gehen und sag euch von ganzem Herzen auf Wiedersehen. Das war der kleine Drache Kokosnuss. Ich sende euch einen feurigen Abschiedsgruß. Dann will ich jetzt mal nach Hause gehen und sag euch von ganzem Herzen auf Wiedersehen. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.